Erster Jotam war 25 Jahre alt. Dann wurde er König. Er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusa. Zweiter Jotam tat, was Gott gefiel. Er war wie sein Vater Usia. Aber Jotam ging nicht in den Tempel. Das Volk war immer noch schlecht. Dritter, er baute das obere Tor am Tempel Gottes. Er baute auch viel an der Mauer von Ophel. Vierter, er baute Städte im Gebirge Juda. In den Wäldern baute er Burgen und Türme. Fünfter, er kämpfte gegen den König der Ammoniter. Jotam gewann den Krieg. Die Ammoniter gaben ihm Silber, Weizen und Gerste. Das taten sie 3 Jahre lang. Sechster, Jotam wurde immer stärker. Er lebte immer so, wie Gott es wollte. Siebtes, mehr über Jotam steht in einem Buch. Seine Kriege und Taten stehen dort. Das Buch heißt Könige von Israel und Juda. Achter, er war 25 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Neunter, Jotam starb. Man begrub ihn in der Stadt Davids. Sein Sohn Ahas wurde König.